Oh, weißt du, seine Herrlichkeit ist hier. Seine Herrlichkeit ist bei dir zu Hause, gerade jetzt. Er ist da mit seiner Herrlichkeit. Sein Geist weht hier so stark, ja, und auch am Livestream zu Hause. Der Geist weht. Und ich habe gesehen, wie so verzehrendes Feuer da ist, ja, für jeden Einzelnen von uns. Wo wir einfach neu eingetaucht werden, neu gebadet werden in dieser Liebe, in dieser Herrlichkeit, in dieser Atmosphäre des Himmels, ja. Die Atmosphäre des Himmels, sie ist hier. Du bist der Punkt, ja, wo der Himmel sich ausgießt. Und der Himmel ist in dir durch den Heiligen Geist. Und lass dich da einfach mal, spring da einfach mal rein, ja. Lass alles andere links und rechts los. Spring einfach rein, spring ab, ja. Ich sehe die ganze Zeit, spring ab. Lass alles los und spring in diese Herrlichkeit hinein. Schau nicht, was links und rechts ist, schau nicht auf Umstände, sondern spring heute Abend wirklich ab. Spring ab in diese Herrlichkeit hinein. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Mehr von dir, herrlicher, Heiliger Geist. Heiliger Geist, übernimm ganz. Und ich danke dir, dass wir jetzt so richtig eingetaucht sind in deine Liebe, in diese Atmosphäre vom Himmel. Und ich sehe einfach im Geist, wie die Engel da sind, wie die Engel singen, wie sie Gott loben, wie sie ihm singen, und wir sind mittendrin in dieser Atmosphäre der Herrlichkeit, in diesem Lobpreis im Himmel, ja, wo Gott sich so sehr freut. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Shikararache. Shiyadararache. Shikarobache. Und ich sehe einfach, wie sich diese Herrlichkeit, diese heilige Atmosphäre gerade sich jetzt auch hier in diesem Raum so sehr lagert. Shadaracha, Shikarabacha, Shikarabacha. Und ich sehe so im Geist an seinem Thron, wie verschiedene Winde wehen. Ich sehe einen Wind der Heilung. Ja, ich sehe einen Wind der Heilung, der durchgeht, auch am Livestream, der durchgeht. Augenprobleme, wenn du Augenprobleme hast, halte deine Hände mal kurz an deine Augen, ja, halte sie an deine Augen. Ich sehe einfach, wie der Wind der Heilung weht und Augen wieder in die göttliche Ordnung kommen. Ja, wo vielleicht so blinde Flecken sind, wo Punkte sind, diese verschwinden jetzt, ja. Kurzsichtigkeit verschwindet, Weitsichtigkeit verschwindet. Da ist wieder klare Sicht. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Ich sehe einen Wind der ganz besonderen Liebe, und ich glaube, diese Liebe ist für Beziehungen, wo du sagst, das sind Beziehungen gerade, ja, im Bruch, wo weltlich gesehen Beziehungen im Bruch sind, da kommt jetzt dieser Wind der Liebe hinein und bringt Beziehungen wieder in Ordnung. Und ich spreche diesen Wind wirklich hinein, in Jesu Namen. Da kommt wieder Heilung hinein in diese Beziehung. Da kommt Liebe rein in diese Beziehung. Ich sehe das gerade für Ehepartner, und ich glaube, es betrifft jemand am Livestream. Eine Frau, weiß nicht, 40, 45 hätte ich jetzt geschätzt, 50, weiß nicht, irgendwo da dazwischen. Du hast Beziehungsprobleme mit deinem Mann, ja, ihr lebt euch gerade weiter auseinander, aber Gott sagt nein, da kommt neue Liebe rein, da kommt neue Liebe rein. Diese Beziehung geht nicht zum Bruch, sondern diese Beziehung ist, ja, da ist ein Bund vor mir, und diese Beziehung, da spreche ich diese Liebe hinein, jeder Bruch verschwindet jetzt in Jesu Namen, und ich spreche in diese Beziehung Liebe hinein, neue Liebe. Danke, Herr, für neue Liebe in diese Beziehung. Oh, da, da, da, da, ba, shikarabacha, shikarabacha, da, da. Und dann sehe ich noch einen ganz, ganz starken Wind. Ja, und das ist eigentlich ein Wirbelsturm schon fast. Und das ist ein Sturm des Aufbruchs, des Aufstehens. Ja, des Aufstehens. Und ich glaube, der ist für uns alle dieser Wind. Es ist ein Wind der Zurüstung. Es ist ein Wind der Herrlichkeit. Es ist ein Wind, ja, wo neue Richtung gibt. Und dieser Fokus ist Jesus. Dieser Fokus bist du, Herr Jesus. Dieser Fokus ist deine Liebe. Dieser Fokus ist den Himmel hier auf die Erde zu bringen. Dieser Fokus ist, ja, Menschen die Hände aufzulegen und sie sind geheilt. Und dieser Wind ist da. Dieser Wind toucht jetzt jeden Einzelnen hier in diesem Raum und auch am Livestream. Es ist ein Aufbruch. Es ist ein Wind des Aufstehens, wo der Herr zu uns sagt, steh auf. Du bist was Besonderes. Du bist wertvoll. Ich brauche dich. Steh auf und lass dich mit diesem Wind treiben. Lass dich von diesem Wind führen. Oh, danke, Herr. Mehr. Ich höre immer noch das, was wir auch bei der Begrüßung hatten. Es ist deine Zeit. Es ist jetzt deine Zeit. Deine Zeit wird nicht kommen, deine Zeit ist nicht vorbei, sondern es ist jetzt deine Zeit. Egal wie alt oder jung du bist, es ist jetzt deine Zeit. Es ist jetzt deine Zeit, dich ganz hinzugeben. Es ist jetzt deine Zeit, vor ihm niederzuknien und sagen, Herr, hier bin ich, gebrauch mich. Es ist jetzt die Zeit, wieder aufzustehen letztendlich und rauszugehen in diese Welt. Die Zeit wird nicht in 10 Jahren kommen, sie wird nicht in 20 Jahren kommen, sondern sie ist jetzt da, zu sagen, Herr, hier bin ich, gebrauch du mich, wo du auch mich haben möchtest. Ich bin da, mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin. Ich bin da, gebrauche du mich, Herr, gebrauche du mich, gebrauche du mich. Sag es einfach mal, gebrauche du mich, Herr, gebrauche du mich, Herr, jetzt so wie ich bin. Gebrauche du mich, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, oh, ich bin da. Ja, und wir brauchen dich, Herr, wir brauchen dich in jedem Bereich unseres Lebens. Komm in jedem Bereich unseres Lebens, übernimm jeden Bereich unseres Lebens. Wir brauchen dich, Herr, wir brauchen dich, Herr. Wir laden dich neu ein in jedem Bereich unseres Lebens. Rüste uns aus, rüste uns zu, sodass wir rausgehen und den Himmel auf die Erde bringen. Es ist jetzt die Zeit, den Himmel auf die Erde zu bringen. Es ist jetzt die Zeit, Menschen zu heilen. Es ist jetzt die Zeit, Dämonen auszutreiben. Es ist jetzt die Zeit, Tote aufzuerwecken. Es ist jetzt die Zeit, die gute Botschaft in die Welt hineinzubringen. Es ist jetzt die Zeit für dich und für mich. Es ist jetzt die Zeit. Halleluja. Ich habe noch einen Eindruck, wo ich jetzt noch gerne weitergeben möchte, der wirklich, ich glaube, der ist für mehrere, auch für am Livestream. Auf was schaust du? Und ich glaube, du hast, wenn du die Zukunft schaust, hast du ein Angstgefühl in dir. Ja, du blickst in die Zukunft und sagst dir, wie soll das werden? Du blickst in die Zukunft vielleicht im Job. Ja, wie soll das werden im Job? Was ist, wenn ich meine Arbeitsstelle verliere? Was ist, wenn Krieg ausbricht? Was ist mit deinen Kindern in 10 Jahren, in 15 Jahren oder vielleicht schon nächstes Jahr? Wie soll es weitergehen in dieser Zeit? Und ich habe einfach so den Eindruck, dass ich dir weitergeben darf. Richte deinen Blick, deinen Fokus auf Jesus. Wenn du in die Zukunft schaust, schau einfach auf ihn. Wenn du in die Zukunft siehst, für deine Kinder, schau auf ihn. Ja, wenn du auf deine Zukunft schaust im Job, schau auf ihn. Und weißt du, was er sagt? Es wird großartig werden. Es wird herrlich werden. Es wird besser werden, wie du dir jemals vorstellen kannst. Mach dir keine Sorgen. Schau einfach auf mich. Die Zukunft ist für dich herrlich. Ich bin dein Versorger. Ich passe auf dich auf. Ich bin dein Schutz. Ich bin dein alles, was du benötigst. Ja, bei dir wird die Sonne aufgehen. Ja, und wenn sie schon aufgegangen ist, dann wird sie noch mehr aufgehen. Sie wird noch mehr scheinen. Die Herrlichkeit wird zunehmen. Wenn du nur auf mich schaust, lass die Umstände links oder rechts liegen. Fokussier dich auf mich und du wirst sehen, wie es herrlich wird. Du wirst sehen, wie du von Sieg zu Sieg gehen wirst. Du wirst sehen, dass aus deinen Kindern großartige Gottesmänner werden und Frauen werden. Ja, lass einfach los und spring ab. Lass los und spring ab. Halleluja. Halleluja. Und jetzt habe ich einfach noch Ich habe so noch im Bild gesehen, wie sich so der Raum öffnet, ja. Und ich glaube einfach, Gott will nicht nur durch mich heute Abend sprechen, sondern er hat für den einen oder anderen hier auch was, ja. Deswegen streck dich noch mal kurz aus. Ich glaube einfach, Gott möchte, dass du auch heute Abend was weitergibst. Für uns alle oder für eine bestimmte Person, streck dich einfach mal aus und schau, was Gott dir zeigt. Schau, was Gott dir zeigt. Er rüstet dich zu, er rüstet uns zu, er spricht zu uns. Halleluja. Halleluja. Also wenn du was hast, darfst du gern vorkommen und es weitergeben. Ich habe eine Person in der Badewanne liegen sehen mit ganz viel Schaum. Und ich hatte so den Eindruck, das ist eine Person und da war irgendwie total viel Stress in der letzten Zeit. Und echt viel Schweres irgendwie. Und Gott sagt wirklich, komm zu mir in die Badewanne. und lass wirklich los. Und lass dich von mir wirklich sättigen, füllen. Einfach lass dir gut tun. Nimm dir Zeit, einfach, wo du einfach gut tun lässt von mir. Halleluja, weil ich habe dich nicht geschaffen, rumzusausen. Nur es gibt Zeiten natürlich, da sausen wir viel rum. Aber Gott lädt dich ein, wirklich, komm in seine Badewanne. Halleluja. Und er nimmt all das Schwere und Stressige und alles, was so war, ab. Das können wir eigentlich gerade jetzt machen, oder? Wie wäre das? Halleluja. Siehst du dich in der Badewanne? Ganz viel Schaum. Halleluja. Und Vater, wir danken dir, dass du für jeden diese warme Badewanne bereitet hast. Halleluja. Wir danken dir, Herr, ich danke dir, dass jetzt jeder Stress weggeht, dass du alles abwäscht von uns. Herr, in diesem warmen Bad. Wir danken dir, dass es wieder leicht wird. Dass aller Schmutz weggeht, Herr, und dass wir einfach sein können, bei dir sein können, auftanken können. Und danke, Herr, dass du uns so gut tust. Halleluja, dass wir einfach nur bei dir sein können und du tust uns so wohl und so gut. Oh, danke, wir lieben dich, Herr, wir lieben dich, wir lieben dich. Danke, Herr, danke, Jesus. Amen. Ich hatte so einen Eindruck, aber das war halt so von einem Traum, den ich am Sonntag hatte. Und dieser Traum hatte ich so Frauen gesehen, so eine Frau bei Glory Life, würde ich den Namen jetzt nicht so sagen. Aber es ist halt so, es gibt so die alte Leben. Es ist wie in den Traum war so ein Bild von dieser alten Kassette von Radio oder halt so ein Diskett, was vor damals schon so genutzt wurde, ja. Und da ist eine Aufnahme da drauf gewesen, Und ich habe so gesehen, dass diese Frau auf diese Aufnahme irgendwie, das war so ein Zug. Sie wollte diese Aufnahme nicht loslassen. Aber von meinem Traum habe ich so gesehen, dass diese Aufnahme war nicht so das göttliche Aufnahme. Das war halt so irgendwas, die... Also in meinem Traum habe ich dann gebetet, dass das zerbrochen werde, ja, dass das so, damit du da frei wirst. Aber ich empfinde jetzt so gleich, dass das, dieses alte Zeit, das was war, möchte Gott das zerbrechen, damit eine neue Zeit einfängt. Ja, es geht wirklich so halt drum, dass das Alte eigentlich zu zerbrechen, damit du Platz als Raum hast für was Neues, was Gott für dich vorbereitet hat. Also wenn das dich betrifft, dann lass los. Wenn das vielleicht ist genau an dieses Kassette oder sowas, ich weiß nicht. Aber einfach so, lass los, zerbrich das und gib Gott mehr Raum, damit er da drin wirken kann. Amen. Also ich habe auch Sachen gesehen, die schon gesagt wurden. Ich habe so einen riesen Wirbel hier gesehen. Und das ist auch für Veränderung, ja, auch auf jeden Fall und für Aufstieg. Und dann habe ich so empfunden, ich habe so den Wunsch gehabt, mich so lang zu legen hier auf dem Boden und einfach so, so auf Gott zu warten, weil ich wusste, er kommt. Ja? Und auch im Blick auf die Konferenz und im alten Bund war es ja so bei Mose, dass er sich irgendwie in so einen Spalt oder so begeben musste, damit Gott vorbeikommen wollte. Aber ich habe gesehen, Gott hat vor, wirklich, er ist schon in uns drin und er hat vor, noch mehr uns zu weiten. Dann habe ich gesehen, das sah so voll lustig aus. Wir waren wie so, wir wurden wie so Luftballons, sind wir aufgegangen, total so rund und dann haben wir Bodenhaftung verloren. Ne? Und ich dachte, oh, oh, so vom Verstand her, oh, sind wir dann nicht so abgehoben? Aber Gott sagte dann, geh noch tiefer. Und dann sah ich so eine, wie so eine Tsunami-Welle aufgetürmt und ja, und die hat richtig überflutet. Also das, so wenn man, das war so ein Gefühl, ja, da wo ich gewohnt habe, das jetzt überflutet, ich kann da nicht mehr zurück, so das Bisherige. Und so bist du bereit, wirklich das Bisherige total überfluten zu lassen von Gott. Und dann habe ich so empfunden, das Wasser war ja so hoch, dachte ich, ja, sind wir jetzt in so Wassermann-World oder so. Und dann aber habe ich gesehen, ah, da ist eine Welle. Ja? Und aus unserer Gemeinde, wir sind gesprintet und haben Surfbretter uns geschnappt. Ja? Ich habe auch Leute erkannt und ich habe so das Gefühl, auch die Jugend speziell, so schnell wie man kann, um mit diesen Surfbrettern wirklich zu surfen. Und wir brauchen auch keine Angst vor zu haben, weil wir sind so gemacht. Ja? Das ist unser Wesen und das macht total Spaß, wenn man einmal drauf ist. Und das Krasse war so, ich habe dann, es kommt auch auf die Perspektive an, weil ich habe dann gesehen, oh, da ist ja jemand ganz hoch, ne? Aber wenn man Fokus hat, diesen Fokus auf Jesus, und das Surfbrett kann auch wie so ein Glauben sein, wenn man Fokus auf Jesus hat, dann macht es keinen Unterschied, ob die Welle 50 Zentimeter oder 5000 Meter hoch ist. Und ich habe wirklich so richtig hohe Wellen gesehen. Und ich habe das Gefühl, dass Gott auch wirklich bereit ist, wirklich so dieses uns, also speziell auch uns Personen so auf diese, ja, für den Verstand, 5000 Meter, also richtig Riesenwelle, ja, sein Wirken, dass sein Wirken so riesig ist und sich dann durch jemanden auch ausdrücken kann, ja, aber wichtig ist dieser innere Fokus, immer auch auf Jesus, diesen inneren Fokus, weil dadurch ist es für uns wirklich kein Unterschied, ob es hoch oder niedrig ist, es macht einfach nur Spaß. Und dann habe ich so stehende Surfbretter gesehen und wie die Leute kamen und sich die geschnappt haben und auch noch angefangen haben zu surfen, weil die haben uns gesehen und es hat Spaß gemacht und wir standen auch auf dem Surfbrett, als ganz ruhige Anbetungsmusik war. Ja, es ist nicht anstrengend, es ist nicht hektisch, aber es ist dieser Fokus, dieser Anbetungsfokus, diese Ausrichtung auf ihn. Sehe, ich schaffe Neues, jetzt bricht es auf, erkennst du es nicht? Ich werde vor dir hergehen und das Bergland eben machen. Siehe, ich mache alles neu. Vertrau mir. Amen. Amen. Und jetzt dürfen wir auf das Wort uns freuen. Ja, jetzt dürfen wir essen vom Wort. Wir dürfen starten. Oh, Halleluja. Geht's euch gut? Ist es nicht wunderbar, in dieser Gegenwart Gottes zu sein und aufzutanken und ja, Halleluja, einfach in seiner Gegenwart zu leben. Es ist wirklich ein Leben in seiner Gegenwart. Ja, wir sind auch nicht nur hier ein paar Stunden und dann in seiner Gegenwart, sondern es ist ein ganzer Lebensstil, einfach in seiner Gegenwart zu leben, weil er hat uns seine Gegenwart geschenkt. Seine Gegenwart ist da, seine Gegenwart ist in uns, seine Gegenwart durchflutet uns. Halleluja, wird noch stärker, wenn wir ihn preisen und wenn wir ihn loben. Also wenn du dich irgendwie sehr viel beschäftigst gedanklich, dann switch mal um und fang ihn an zu preisen, wenn die Gedanken stark sind oder wie auch immer, dann preis ihn einfach. Gutes Rezept gegen zu viel Gedanken. Lob ihn einfach und ich sag dir, die Sachen werden wieder einfach. Die Sachen werden wieder leicht, weil Gott ist nicht kompliziert. Wusstest du das? Gott ist nicht kompliziert und er hat uns das Leben nicht kompliziert gemacht und er hat kein kompliziertes Leben für dich. Bist du glücklich? Halleluja. Sondern er hat einfache Fischer gerufen, seine Nachfolger zu sein. Und genau, ihr kennt es ja, ne? Bei Einstein, ne, ist es, glaube ich, intelligent ist jemand, also die verschiedenen Stufen, wie jemand sein kann, intelligent, brillant, weitere Stufe, genial, das ist ja schon mal auch ziemlich gut, ne? Und dann gibt es noch eine Stufe, die über allem ist. Und diese Stufe ist einfach. Du hast dich jetzt gefragt, was ist das denn jetzt? Was kommt denn noch nach genial? Und genauso, wenn du dir Jesus anschaust, er hat es nicht schwer gemacht. Er hat nicht komplizierte Reden geschwungen, sondern er hat aus dem Geist gesprochen. Er hat grundlegende Wahrheiten, alle aus der Liebe herauskommt, hat er uns gebracht. Und das ist unser Leben einfach. Lies mal wieder auch, was Jesus gesagt hat. Ja, wir lesen sehr viel in Briefen, ich selber auch, sehr viel in den Briefen, am meisten würde ich sagen. Aber lies auch mal wieder, was Jesus gesagt hat. Das ist total stark. Du kommst dahinter dann, wenn du das liest, was Jesus gesagt hat, dass du absolut unfähig bist, das zu tun. Ohne den Heiligen Geist, als nicht von Neuem Geborener, ist es unfähig, das alles zu tun. Gerade die Bergpredigt. Aber wenn du, ja, als Neue, die wir sind, können wir das tun. Ja? Halleluja. Du musst keine Frau anschauen und sie zu begehren. Ja. Das passt gar nicht mehr zur neuen Natur. Ja. Oder die Feinde lieben. Halleluja. Wow, geht das ohne Jesus? Schwierig. Das ist eher so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Eigentlich, ne? Oder noch mehr. Aber das ist so gut, weißt du, wenn in dir auch vielleicht noch alte Reaktionen manchmal aufstehen und du willst dich rächen oder du willst zurückhauen oder wie auch immer, dann denk dran, das bist du gar nicht mehr. So sind wir gar nicht mehr. Das ist so wunderbar, wir sind wirklich frei. Wir sind frei. Wir sind frei von diesen natürlichen menschlichen Reaktionen auf Sachen, die uns entgegenkommen. Halleluja. Und wir sehen, und es ist wichtig, dass du dich als frei siehst und nicht als gebunden. Und das kann ich nicht und das geht nicht. Oder ich kann davon nicht frei werden oder so. Sieh dich immer schon als Freien. Weil Jesus hat uns frei gemacht. Er hat die Ketten gelöst. Er hat es gemacht. Weißt du, warte nicht drauf, oh, vielleicht bin ich frei in 20 Jahren. Sondern ergreife es, dass Jesus die Freiheit für dich erkauft hat. Und dass er die Ketten gelöst hat und dass er alles zerbrochen hat, was dich in Unfreiheit gebracht hat. Süchte, ja. Du musst nicht seriensüchtig sein. Bist du froh? Halleluja. Du bist drüber, ja. Sieh dich immer. Zum Beispiel, vielleicht hast du da noch ein Problem, ja. Oder mit Rauchen noch oder was auch immer, ja. Dann sieh dich immer schon, Jesus hat mich schon frei gemacht. er hat mich, ich bin der eigentliche Mensch, ja, die eigentliche Irina, die eigentliche Marcel, Olivia, Marina und wie ihr alle heißt, mit einem wunderschönen Namen, die auch eine Bedeutung haben und es ist kein Zufall, wie du heißt, glaube ich absolut, von Gott auch. Du Person, du bist freigemacht und du bist frei und es ist wichtig, dass wir anfangen, uns als Freie zu sehen. Wir müssen auch nicht immer reagieren, so triggermäßig auf irgendjemand, dass du sagst, boah, der triggert mich jetzt wieder und ich kann gar nicht anders reagieren. Lüge. Wir können anders reagieren. Jesus hat anders reagiert. Und wir können uns auch ausstrecken und sagen, Herr, hilf mir, dass ich in dieser Situation, wenn ich so einer Art von Mensch zum Beispiel begegne, dass ich dann mal aggressiv werde oder, oder schwach oder nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Oder solche Sachen. Weißt du, es ist so wunderbar, als neue Menschen, so war es vielleicht früher, aber als neue Menschen können wir da raustreten und wir schauen uns Jesus an und wir haben seine Natur, wir haben diese Jesus-Natur, diese Liebesnatur in uns, die über allem ist. Und wir können aus diesen alten Verhaltensweisen oder Süchten und so weiter, wir können da einfach raustreten. Und ich sehe das gerade so wie so wirklich so ein alter Anzug, einfach der aber schon, ja, schon kaputt ist eigentlich. Und so ist es auch. Und du trittst da einfach raus und sagst, damit habe ich gar nichts mehr zu tun. Mit diesen alten Verhaltensweisen. Die passen gar nicht mehr. Wow, das ist richtig toll, weil was zu dir passt, ist alles Jesus-mäßig. Also alles, was Jesus-mäßig ist, das passt zu dir und das passt zu uns. Und alles, was nicht so Jesus-mäßig ist, das passt gar nicht mehr zu uns. Und weißt du, das macht es so einfach. Das heißt, wir müssen ein paar Sachen gar nicht mehr haben. Ja, wenn du sagst, boah, ich muss ohne, was weiß ich, eine Tafel Schokolade am Tag, komme ich nicht ins Bett. Die muss noch rein. Kann ja sein, ja. Ah ja, es gibt solche Sachen, ne? Ohne die kann ich nicht leben. Und dann sieh dich mal, dass du Autorität über diese Schokolade hast. Und sagst, du hast nicht mich im Griff, sondern ich habe dich im Griff. Und wo ich eine ganze gegessen habe, da esse ich jetzt nur noch eine halbe. Oder nur noch einen Riegel. Und das ist so wunderbar. Ja? Wir haben Autorität. Ja? Wir müssen nicht, weil ich glaube, das sind manchmal Sachen, die uns dann abhalten, auch mehr in das reinzugehen, was Gott eigentlich von uns hat. So manchmal so Kleinigkeiten eigentlich, die dich aber irgendwie wie noch zu binden. Und ich sage dir, die neue Zeit, in der wir sind, ist die Zeit der Freiheit. Ich glaube es echt, es ist die Zeit der Freiheit, wo die Söhne wirklich frei sind und sich von diesen Sachen, wo der Feind sie noch irgendwie mit so einer kleinen Fußfessel noch irgendwie hatte, zu sagen, nein, es passt gar nicht. Es passt gar nicht zu mir. Ich bin nicht dieser, ne, ihr kennt diese, oh, früher ja, diese Elefanten, die eine Fußfessel hatten. Und dann war es ja so, wenn man diese Fußfessel dann abgenommen hat, dann haben die sich trotzdem nicht bewegt, weil sie immer noch dachten, die Fußfessel ist ja dran. Und das ist das Gute mit Jesus. Du hattest früher viele Fußfesseln und dann bist du frei geworden. Und das Wichtige ist, dass du nicht denkst, ich habe die alle noch, sondern die habe ich gar nicht mehr. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich mach diese Fußfesseln ab, diese alten Ängste, Sorgen, Süchte, einfach, weil das einfach nicht mehr zu mir als neuer Schöpfung passt. Wir brauchen ein neues Bild von uns. Das wahre Bild, so wie Jesus uns sieht. Er sieht uns frei. Er sieht uns vollkommen. Er sieht uns liebend. Mit Liebe auf Hass reagieren, mit Liebe auf Aggression reagieren. Mit Liebe darauf reagierend. Halleluja. Und solche hat er aus uns gemacht. Und wir leben nicht unter dem. Oder wie, ich bin entschieden, ich will nicht unter dem leben, sondern ich möchte wie Jesus hier leben auf dieser Welt. Halleluja. Und immer mehr auch das Übernatürliche sehen und Halleluja. Und ich bin froh, dass ich in dieser Freiheit leben kann. Und jedem von uns hat er diese Freiheit erkauft. Diese Freiheit. Halleluja. Sag mal Freiheit. Freiheit. Ich bin frei. Halleluja. Und jetzt kannst du einsetzen, was dir vielleicht gerade hochgekommen ist, wo du vielleicht noch eine kleine Fußfessel war. Und jetzt ergreifst du das und sagst, ja, nein, das brauche ich. Ich brauche diese Schokolade oder diese 5 Kaffee am Tag oder 7 oder wie auch immer. Paulus hat gesagt, ihr könnt alles, aber ihr müsst es nicht. Und Freiheit bedeutet, das heißt, du bist frei, wenn du es nicht brauchst, ja. Du kannst es machen, kannst 5 oder 10 Kaffee trinken. Weiß nicht, ob du da noch schläfst, aber wenn du sagst, ich brauche es, ich kann auch darauf verzichten. Halleluja, ich glaube, heute passiert wirklich Freiheit, heute passiert Freiheit, heute passiert Kaffee auch, ja, Halleluja, keine Kaffeesucht mehr oder irgendetwas anderes. Halleluja, nehmen wir diese Freiheit, aktiv, frei gemacht vom Sohn, Halleluja, Amen, so seid ihr. Das ist doch cool. Und mir fiel so ein, da gibt es eine coole Bibelstelle und die ist einfach das Rezept zum Freisein. Matthäus 5,3. Habe ich erst heute Morgen gelesen. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Weißt du, das ist die Stelle, die du brauchst. Ja, wenn du erkennst, dass du Gott brauchst und es dann auch umsetzt, weißt du, das ist ein Leben in der Freiheit. Das ist so krass für den Verstand, weil es entgegengesetzt der Welt ist. Weil die Welt sagt dir, wenn du frei sein willst, dann bist du der Chef, dann bestimmst du, wo es lang geht. Dann machst du, was du willst. Aber das ist nicht gut, weil das ist totaler Stress, totaler Druck. Aber wenn du erkennst, dass du Gott brauchst, Jesus einfach, dann wird dir das Himmelreich geschenkt. Und ich glaube, jeder von uns hat schon erkannt, ja, dass du Gott brauchst. Und es ist gut, je tiefer wir das Verstoffwechsel in unserem Herzen, umso glücklicher macht es. Weißt du, da kann sein, was will. Vielleicht bist du mal niedergeschlagen oder niedergedrückt von einer Situation. Aber ich sag dir, dir wird das Himmelreich geschenkt, wenn du erkennst, dass du Gott brauchst. Und dann reißt sich wieder hoch. Du weißt ja, dein Leben ist in Gottes Hand. Psalm 131, 5, von allen Seiten umgibst du mich. Mein Leben ist in deiner Hand. Weißt du, das ist Freiheit. Da ist alles gut, egal wie es aussieht. Du weißt, mein Herr umgibt mich von allen Seiten. Er bewahrt mich, er behütet mich, er beschützt mich. Mein Leben ist in seiner Hand. Wow, egal was ist, ich bin frei. Ich bin frei von Gedanken. Ich bin frei von irgendwelchen Befürchtungen. Ich bin frei von irgendwelchen Zukunftsängsten. Mein Leben ist in Gottes Hand. Das ist so gut. Ich brauche ihn. Er ist alles, was ich brauche. Ich strecke mich aus nach mehr von ihm. Mein ganzes Trachten ist er. Was sagt mein Herr zu einer bestimmten Situation? Was sagt mein Herr zu der Situation, in der ich mich gerade befinde? Oh, weißt du, damit erübrigen sich so viele Gedanken, so viel Sorgen, so viel Kummer. Depression hat keine Chance. sondern du lebst einfach in der Gegenwart. Du hast Gemeinschaft mit deinem Gott. Du lebst in seiner Gegenwart. Du freust dich an ihm. Er ist dein Fokus. Weißt du, das ist Freiheit. Umstände wollen immer fesseln, wollen immer knebeln und sie gehen einher mit vielen doofen Gedanken. Aber du bist ja eine neue Schöpfung, hast du gehört von der Pastorin Irina. Dieser alte Anzug mit den doofen Gedanken, der gehört gar nicht mehr zu dir. Du bist eine neue Schöpfung und du hast gute Gedanken. Alles, was wohllautend ist, was gut ist. Und was ist es? Das Wort Gottes. Du hast keine Alternative. Weißt du, es gibt keinen Ausweg. Das ist das Gute. Ich finde es einfach nur cool. Weißt du, wir haben immer die Wahl. Dein Herr liebt dich so sehr und er hat dir einen freien Willen gegeben. Und er sagt nicht, du musst jetzt unbedingt, sondern er will, dass wir es von selber erkennen. Und deswegen ist manchmal gar nicht schlecht, wenn Umstände kommen, weil dann erkennen wir einfach wieder, wir brauchen unseren Herrn. Er allein ist unsere Rettung. Ja, er hat dich errettet, er hat dich erlöst, er hat dich komplett aus dem Machtbereich der Finsternis herausgezogen. Und du bekommst das, hast das Himmelreich geschenkt bekommen. Nur manchmal ist uns das nicht so bewusst. Und die wahre Freiheit findest du eben nur in deinem Gott, in seinem Wort, in seinen Verheißungen. Und die nimmst du. Weißt du, diese Verheißungen, die hasst der Teufel. Weil das ist wie so eine Totschlagkeule für ihn, ja. Dieses Schwert, ja. Du kommst mit diesem Schwert, ja. Du sättigst mich mit langem Leben. Psalm 91, ich glaube 16 oder 15. Du sättigst mich mit langem Leben. Ich werde dein Heil oder deine Rettung sehen. Weißt du, das hasst der Freund. Aber das ist die Freiheit, die Gott dir gegeben hat, das Wort zu ergreifen, das Wort zu schwingen. Der Feind muss weichen, er hat keine Chance, er ist besiegt. Egal was ist, er ist besiegt. Oh, yes. Weißt du, alles macht dich stärker. Und der Vorteil davon ist, wenn du diese Bibelstellen auswendig lernst, wenn du darüber nachsinnst, darüber meditierst, dann fallen sie vom Kopf ins Herz und niemand kann sie dir mehr rauben. Und du wirst immer freier und freier und freier und Dinge werden abgeschnitten, haben gar keine Chance mehr in deinem Leben. Weißt du, es ist das Wort, es ist das Wort, das schneidet wie ein zweischneidiges Schwert und wir brauchen dieses Wort. Es ist unsere Nahrung. Wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Das ist Freiheit, nicht das, was in der Welt proklamiert wird, nicht irgendwelche dummen Gedanken, wo es abwärts geht, sondern die Gedanken Gottes, wo du immer aufwärts steigen wirst, du wirst nie hinuntersinken. Du gehst von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und du wirst immer freier, immer glücklicher, immer jünger, immer schöner, immer freundlicher, immer liebevoller. Oh, weißt du, wir haben das beste Leben und dieses Leben gehört uns, das Himmelreich gehört uns. Ergreif es, weißt du, ich möchte dich auffordern, ergreif es, was Jesus dir zur Verfügung gestellt hat. Es gehört dir, lass es nicht brach liegen, lass es nicht links liegen, sondern ergreif es, nimm es, nimm es, nimm es und du wirst sehen, die Freiheit ist da, der Sieg ist da. Amen. Und Amen und Amen. Amen, ja. Der Sieg ist da. Genau, und wir haben es gerade auch von Pastor Irina gehört. Wir sind verändert. Und ich hatte vorher in der Lobpreiszeit das Bild, dass wir alle zusammenstehen und uns ausrichten auf den Thron Und dann habe ich mich so umgesehen und plötzlich habe ich gesehen, wie ein Löwe vom Thron auf uns runterkommt, kraftvoll, majestätisch auf uns zuläuft und man wirklich so den Löwe von Juda gesehen hat. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt, Sabrina hat es mir zum Geburtstag geschenkt, wo das Gesicht mit dem Löwe so, also er uns quasi wirklich so anschaut, direkt mit dem Gesicht vor einem steht. Und in dem Moment, das habe ich bei jedem gesehen, der Löwe ist an uns allen vorbeigelaufen, hat jeden wirklich face-to-face angeguckt. Und in dem Moment wurden wir komplett verändert. Also wir waren alle in unseren normalen Kleidungen da. Und als der Löwe uns direkt angeguckt hat, haben wir komplett neue Kleider bekommen. Wir komplett einmal neu. Wir werden verändert. Also und das, ja, es war so eindrücklich für mich, dass wir das auch jeden Tag in Anspruch nehmen können, wie wir es auch gerade von Astrid gehört haben. Wir sind verändert. Ja, wir machen einen Unterschied in dieser Welt, weil wir verändert sind. Und jeden Tag, wenn wir aufstehen, dürfen wir uns das zusprechen und dürfen das über unserem Leben programmieren. Wir sind verändert. Wir machen den Unterschied in unserem Umfeld, an unserer Arbeitsstelle, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen. Wir machen wirklich diesen Unterschied, weil er uns verändert. Und das müssen nicht wir aus uns raus tun und mit Kraft und ich muss jetzt irgendwie, sondern nee, Jesus hat uns verändert. Und wir dürfen uns jeden Tag neu fokussieren, jeden Morgen aufstehen, aus dem Bett aufstehen und sagen, Herr, ja, ich richte mich wieder neu aus auf dich, weil du mich veränderst. Ich darf das in Anspruch nehmen und der Teufel hat keine Macht, da einen Zweifel reinzusehen und hat keine Macht, da irgendwie die kleinen Dinge, die vielleicht irgendwie hochkommen, uns das einzureden, nee, so bist du nicht oder da ist noch, was weiß ich, da ist noch auf deiner Hose noch irgendein Flicken oder so, was weiß ich. Wir wurden erneuert, wir haben neue Kleider bekommen, komplett, wir sind gereinigt durch sein Blut und das dürfen wir jeden Tag in Anspruch nehmen und das möchte ich euch zusprechen, wirklich, dass ihr das mitnehmen könnt, dass ihr wirklich jeden Tag neu das in Anspruch nehmt und verändert werden. Und manchmal ist es auch schmerzhaft, so wie Astrid auch gemeint hat, er nimmt auch Dinge weg. Ja, und dann sind Dinge, die kommen vielleicht wieder, aber der Teufel, der hat da keine Macht, das wieder in uns reinzudrücken, weil wenn wir gefüllt sind, ja, mit seiner Liebe, wenn man im Gefäß denkt und wir sind voll, dann geht da nichts, also da geht nichts mehr rein. Das heißt, wenn wir wirklich voll sind, also wenn man jetzt einen Eimer mit Wasser nimmt und versucht, einen Ball reinzudrücken, dann kommt nur Wasser raus. Ja, also wenn wir voll sind mit seiner Liebe, in diesem Liebestrom sind, dann können diese Dinge wie Bälle oder so, gehen da nicht mehr rein. Das heißt, wir dürfen wirklich an seinem Liebestrom bleiben, gefüllt werden, jeden Tag neu uns bewusst zu machen. Ja, wir sind verändert, wir sind eine neue Kreation, eine neue Schöpfung durch ihn, eine neue Kreatur, weil er für uns ans Kreuz gegangen ist und der Teufel hat keine Macht mehr, uns da irgendwas vorzuhalten oder wirklich da reinzusprechen. Und wenn wir wirklich in dieser Autorität auch jeden Tag neu, ja, wirklich aufstehen und vorwärts gehen, dann dürfen wir uns bewusst sein, wir machen einen Unterschied. Wir strahlen das aus, weil der Heilige Geist in uns lebt. Wir machen den Unterschied in unserem Umfeld. Wir machen den Unterschied in unseren Familien, wir machen den Unterschied in unseren Freundeskreisen, weil wir seine Liebe aus uns heraus strahlen. Wir strahlen das wirklich aus, ja, weil der Heilige Geist in uns lebt. Und ich erlebe das wirklich bei mir in der Arbeitsstelle, dass ich strahlen darf, weil wirklich der Herr in mir lebt. Und wenn man im Support unterwegs ist, dann hat man viel mit Problemen von anderen zu tun. Aber wir machen den Unterschied. Wie reagiert man auf Dinge? Wie reagiert man? Man kann in Liebe reagieren, weil der Herr das in uns hineingelegt hat. Wir dürfen nicht mit einer Aggressivität wieder zurückstrahlen oder was einem entgegenkommt, sondern er gibt uns die Liebe, dass wir wirklich in diesen Situationen in Liebe handeln dürfen, weil wir den Unterschied machen, weil wir verändert sind durch sein Blut, ja, durch den Heiligen Geist in uns, dürfen wir vorwärts gehen und sagen, wir sind nicht mehr, wir sind noch auf dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt, weil wir verändert sind. Ja, Halleluja. Amen. Halleluja. Oh, ist das gut. Ja, wir sind diese neue Schöpfung, wir sind wirklich neu gemacht. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, du bist wirklich komplett neu. Wirklich, es gab es noch nie vorher, der Pastor hat es mal gepredigt, das ist eine neue Schöpfung, noch nie vorher da gewesen. Und ja, mir kam das so, wir, also wer uns ein bisschen kennt, weiß, dass wir vor kurzem ein Haus erworben haben und jetzt am Renovieren sind. Und da macht man ja auch ganz viel neu. Und bei Gott ist es ja auch interessant, weil wir sind schon neu. Ja, im Geist bist du wirklich neu. Es ist alles da, es ist in dir alles angelegt. Ja, du hast die volle Fülle Gottes eigentlich in dir. Nur du lebst ja, oder die meisten von uns leben ja erstmal eine Weile auch ohne Gott und haben da so bestimmte Kassetten aufgespielt, wie wir es vorhin schon hatten, also bestimmte Verhaltensweisen oder Denkmuster, ja. Und da heißt es ja, sagt die Bibel, ja, wir sollen unsere Denkweise erneuern, ja, unseren Sinn sollen wir erneuern. Und da kam mir so beim Renovieren ein ganz interessantes Bild, weil stell dir vor, du bist jetzt so eine neue Schöpfung, du bist so ein Neubau, ja, wirklich so ein neues Haus, ja, und unser Haus ist auch wirklich, also die Grundsubstanz ist gut, aber alles andere muss halt raus, so gefühlt, ja, und ja, vielleicht ist es bei dir auch noch so, ja, du bist neu gemacht, aber es muss auch noch ein bisschen was raus, ein bisschen was erneuert werden. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und da kam mir so beim Tapete abmachen, kam mir da ein ganz interessantes Bild oder Beispiel auch, weil, ja, ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal Tapete abgemacht? Wer hat schon mal gestrichene Tapete abgemacht, die vielleicht 3-4 Mal schon gestrichen war? Und ja, ich höre schon, oh, genau. Das haben wir nämlich auch festgestellt. Wir hatten Tapete im Wohnzimmer, die bestimmt schon 3-4 Mal überstrichen war. Und du kriegst sie wirklich kaum ab. Wir haben da bestimmt 10 Mal Wasser drüber gemacht und so. Und ja, dann ging es ein bisschen besser. Also je mehr, und das fand ich nämlich ganz interessant, je mehr Wasser auf die Tapete drauf kam, desto besser löst sie sich. Ja, das fand ich so ein ganz interessantes Bild. Und manchmal hat tatsächlich dann, also bei ganz harten Fällen gibt es dann so eine Stachelbürste, wo du drüber gehst und dann machst du Wasser drauf. Aber ich glaube, das macht Gott bei uns eher nicht so. Ne? Er ist ja wirklich gnädig und sanftmütig. Vielleicht manchmal piekst du so ein bisschen und denkst so, ah, ist jetzt vielleicht unangenehm. Aber dann kommt er auch mit ganz viel Wasser und dann löst es sich auch. Ja, das Wasser steht auch für den Heiligen Geist. Also ich glaube wirklich, dass wenn wir uns echt so richtig so ein also soaken, also so das Wasser so richtig aufnehmen, so baden hatten wir ja vorhin auch, wirklich in ihm baden, ihn wirklich, ja, einfach sein Heiliger Geist uns übernimmt und wir wirklich so in dieser Herrlichkeit auch stehen. Das heißt ja auch, wir werden in der Herrlichkeit verwandelt in sein Bild. Ja, und ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel. Die Welt sagt immer, du musst besser werden und du musst das tun und dies tun und da die Selbstoptimierungsstrategie. Aber ich glaube, bei Gott ist es genau umgekehrt, dass du wirklich bei ihm bist, in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit, dich echt eintauchen lässt. Und dann zeigt er dir auch Dinge, die, ja, einfach zu diesem Neubau, zu dieser neuen Version nicht mehr passen, ja, und ja, und manchmal ist vielleicht unter einer Tapete, machst du eine Schicht ab, Bekannte von uns hatten das, die haben ihr Schlafzimmer renoviert, haben Tapete abgemacht und dahinter war nochmal eine Tapete, eine rosane Erdbeertapete, kam dann da zum Vorschein, dann denkst du dir so, was ist das denn? Und ja, und da geht Gott, manchmal denkst du, du hast vielleicht schon den Raum, habe ich doch schon mal renoviert, da war ich doch schon mal, habe ich doch schon irgendwie, bin ich doch schon mal mit Gott durchgegangen und dann geht er aber vielleicht nochmal eine Schicht tiefer oder so. Und er will wirklich dich neu machen, dass du wirklich hervorkommst, wie Astrid es auch gesagt hat, wirklich zur vollen Fülle, zur Schönheit, zur Stärke, zur vollen Power, ja, dass wirklich alles hervorkommt, alles Gute, was in dir ist und wirklich das, ja, so Schrott und so komische Sachen dann einfach entfernt werden. Ja, wir haben auch ganz tolle Sachen, so lila Hochflorteppich oder eine lilane Toilette, Waschbecken und weißt du, das muss einfach raus, das passt nicht mehr. Das, ja, hol dir bitte kein lila Waschbecken mehr, das, ja, also ja, stell dir das, ja, einfach um es mal bildlich zu machen, ja, stell dir wirklich vor, du bist dieser Neubau und dann, ja, guck einfach mal, wo noch so alte, komische, schräge, quietschige Sachen noch sind. Und Gott ist wirklich gut und wirklich, er weicht dich ein, er hüllt dich ein in dieser Herrlichkeit. Ja, weißt du, du musst dich einfach nur in diese Gegenwart begeben, ja, einfach ne, einfach auf Soaken oder an so Abenden wie hier deckt er auch Sachen auf. Manchmal stehst du im Lobpreis und manchmal merkst du es auch gar nicht, aber du denkst, wow, jetzt habe ich ja voll die Liebe für stressige Autofahrer hinter mir, die mir fast in den Kofferraum fahren oder was auch immer, für deinen Nachbarn oder, ja. Also vieles geschieht in seiner Gegenwart, wenn du eingeweicht bist, eingetaucht bist. Ja, dann löst sich es manchmal wie von alleine. Und tatsächlich, wir haben dann bei uns auch ganz viel Wasser. Wasser, Wasser, Wasser, bestimmt mehrere Stunden einfach nur Wasser auf die Tapete. Und dann irgendwann hat man gemerkt, oh wow, dann ging mal so eine Bahn, ganz eine ganze Bahn im Ganzen ab. Das war dann immer so ein richtiges Erfolgserlebnis. Und ja, ich glaube, das ist der Schlüssel, einfach in seiner Gegenwart zu sein. Genau, und er verändert dich. Und er will wirklich das Gute aus dir hervorbringen. Da steckt so viel Potenzial in jedem Einzelnen und er will es wirklich hervorbringen. Und genau, begib dich einfach in die Gegenwart Gottes, Heiligen Geist, lass dich füllen. Genau, und dann geht ganz viel automatisch auch einfach. Und alles wird schön, alles wird neu. Und dann fühlen sich auch andere wohl bei dir. Noch wohler. Ja, genau. Amen. Ja, Gott kommt wahrscheinlich nicht mit der Stachelbürste. Aber er kommt mit der großen Schere. Wenn du das Beispiel vom Weinstock nimmst und der Rebe, er kommt mit der großen Schere. Aber es tut nicht so wie eine Stachelbürste, nicht so weh wie eine Stachelbürste, weil es ist nicht dieser ständige Reibungsschmerz. Aber ich erzähle jetzt trotzdem was. Als Krankenschwester, ich habe viele starke Verbrennungen bei Patienten erlebt. Wisst ihr, was man da machen muss? Und für mich war das das Schlimmste in meinem ganzen Beruf. Du musst wirklich diese Bürste nehmen und die Wundränder abschürfen. Es ist wirklich für den, der es macht, furchtbar und für den, der es machen lassen muss, furchtbar. Aber warum? Damit die Wunde glatt heilt. Nur dann heilt die Wunde glatt. Sonst hat man ringsrum einen ganz, ganz hässlichen alten Hautrand, der bleibt dann. Und das sieht so schlimm aus. Und so ist Gott. Also, Gott macht das nicht, um uns weh zu tun, um uns zu verletzen. Er ist kein Sadist, weil der kommt auf der von der anderen Seite. Gott ist Liebe. Und er sieht die Zukunft. Und Jeremia, ich verwechsel immer 29,11 oder 11,29, kennt, glaube ich, jeder. Nach der guten Übersetzung. In der guten Übersetzung heißt, ich habe im Sinn, dir eine Zukunft zu geben, wie du sie dir wünschst. In anderen steht, erhoffst. Aber wie du sie dir wünschst. Und wie wünschst du dir deine Zukunft? Bleib nicht am Gestern hängen. Wir haben es heute jetzt so oft gehört. Bleib nicht am Gestern hängen. Schau nach vorne. Schau, plane deine Zukunft mit deinen inneren Augen. Stell sie dir vor. Was in deinem Herzen ist, das wirst du bekommen. Stell dir vor, wie du mit ihm gehst. Mach es dir bewusst. Stell dir vor, was er dir zugesprochen hat. Welche Berufung du hast. Welche prophetischen Worte du bereits bekommen hast, wenn du da noch nicht drin bist. Stell's dir vor. Ich habe gerade wieder neu damit angefangen. Ich hatte das so ein bisschen vernachlässigt, würde ich sagen. Aber ich habe eine ganz starke Zusage mal bekommen und da will ich hin. Da will ich hin. Ist mir völlig egal, was gerade passiert. Ist mir völlig egal, wie alt ich bin. Ich weiß, dass das im Plan Gottes ist. Und wenn ich es will, er hat mir einen freien Willen gegeben, jedem von uns. Er hat jedem einen freien Willen gegeben. Du kannst es wollen, du kannst dich drauf stellen, du kannst sagen, ich habe einen freien Willen. So, da ist meine Zukunft. Es wurde mir zugesagt, Gott hat es mir zugesagt. Dann will ich es auch. Fokussier dich. Er will dir eine Zukunft geben, wie du sie dir wünschst. Auch wie du sie dir vorstellst. Stell sie dir vor, mach deine Augen zu Hause. Sag Gott, ich stelle es mir jetzt vor. Du hast es mir zugesprochen. Ich sehe es noch nicht, aber du hast gesagt, dass du es tun willst. Und er hat die Wege vorbereitet. Er hat sie vorbereitet, ist doch schon alles erledigt. Da, wenn wir da noch nicht sind, dann ist es entweder noch nicht die Zeit, weil es ist nicht immer, dass der Rest unseres Lebens von 20 an einfach alles glatt läuft, überhaupt nicht, denke ich mal. Manchmal ist es nur eine kurze Zeit, wo Gott wirklich nur eine Sache hat, die du aber nur erledigen kannst, niemand anders. Stell's dir vor, mal es dir aus. Schreib's in dein Traumbuch. Pastor Georg sagt es ja immer, ich habe kein Traumbuch, aber ich träume, auch Tagträume. Ich sitze da und träume mit Gott. Ich stelle es mir vor. Und jeder von uns ist so wichtig. Gott hat für jeden von uns seinen Plan. Und es ist niemals der gleiche Plan für einen anderen. Und er will es. Es sind seine vorbereiteten Wege. Er hat gesagt, ich habe im Sinn, dir eine Zukunft zu geben, wie du sie dir wünschst. Und dann tut das auch. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin gedanklich immer noch bei der Brandblase. Da ist der Pegel ein bisschen runtergegangen, glaube ich. Als wir im Umzugschaos hierhin waren, haben wir tatsächlich so eine Situation erlebt. Wir haben ja die Alessia, die... gerade erst, die ist ein bisschen spät dran, die hat krabbeln gelernt und sowas und Mary war gerade was aus dem Ofen am Holen und die hat sich von hinten angeschlichen und mit der Hand zack auf den heißen Ofen und direkt Schock, dicke Brandwunde. Mary rief mich an, komm nach Hause, du musst ins Krankenhaus, in die Notaufnahme. Wir fahren dahin und Gott sei Dank gibt es Narkosemittel, oder? Ich habe noch nie erlebt, so ein einjähriges Kind, und dann sind wir dann in der Notaufnahme, dann wird dir irgendwas in die Nase gespritzt, irgendwas zum Inhalieren gegeben und dann war die Kleine richtig drauf. Die war richtig benebelt. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Die hatte Schmerzen, das hast du gemerkt, so die Hand komplett voller Blasen, aber spürt keine Schmerz, weil sie so benebelt war, so voll war, wenn du es nennen willst, so in einer anderen Welt war, so in einer Trance war. Und ich denke, das ist gut zu wissen, dass wenn Gott an uns arbeitet, dass er nicht ohne ein liebes Antibiotikum an uns rangeht, ohne ein Narkotium oder wie das auch immer heißt, ja, dass da seine Liebe immer präsent ist. Ja, ich meine, wir sind ja verbunden. Ich meine, eine Lieblingsbibelstelle dieses Hauses, das habe ich schon rausgehört, das wird so fast in jedem Gottesdienst erwähnt, auch heute. Wir sind rausgenommen worden aus dem Machtbereich der Finsternis und wir sind versetzt worden in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Richtig, die kennen wir alle, lieben wir alle in diesem Haus. Ich liebe es auch, bin auch Teil des Hauses. Und weißt du, das ist unsere Realität. Wir sitzen gerade jetzt in der Suppe seiner Herrlichkeit. Wir brutzeln gerade in der Pfanne seiner Liebe. Wir liegen gerade im Wasserbad seiner Liebe, richtig? Das heißt, das ist der Ort, wo wir sind. Okay, wir nehmen mal diese Feuerbeispiele raus gerade. Aber das ist der Ort, wo wir sind. Wir sind eins mit Jesus, richtig? Wir sind rausgenommen worden und reingesetzt worden, mitten in die Substanz hinein. Weißt du, im Alten Testament, ne, hat das Volk Israel immer so nach diesem verheißenen Land, haben die sich gesehnt, und Jesus ist unser verheißenes Land, richtig? Wir sind angekommen, wir sind nicht mehr auf der Suche nach irgendwie etwas, sondern wir sind angekommen da, wo es wirklich wichtig ist, angekommen zu sein. In ihm sind wir angekommen. Und ich liebe das. Ich liebe das so sehr, diese Intimität, diese Einheit, die wir mit Jesus haben. Ich finde es so interessant, wenn die Bibel über Ehe redet, dann redet sie über menschliche Ehe, immer über einen Mann und Frau, sie werden eins werden und sie werden zu einem Fleisch sein, richtig? Das ist irdische Ehe. Aber es heißt in 1. Korinther 6, 17, Pastor, korrigier mich, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Irdische Ehe ist ein Fleisch, unsere geistliche Einheit mit Jesus ist ein Geist. Da, wo er ist, da sind wir Da, wo er ist, da sind wir. Wir sind angekommen in dieser Substanz seiner Gegenwart. Wir sind angekommen und da ist alles voller Frieden, da ist alles voller Liebe. Ich meine, wenn ich meine irdische Ehe anschaue, weißt du, ich bringe all das Geld nach Hause, seien wir mal ehrlich. Ja, so, wir haben ein Haus gekauft vor ein paar Jahren, meine Frau lebt da drin, die ist zu 50% im Grundbuch eingetragen, aber ich zahle 100% der Kosten. So, das ganze Geld geht von meinem Konto ab. Ja, so, wir haben ein Auto gekauft, meine Frau fährt das Ding. Ja, meine Frau hat Zugang zu meiner Apple-Karte, ja, muss ihr iPhone nehmen, zweimal draufdrücken und dann kann sie überall damit bezahlen und ich gehe hier hart schuften. Ja, auch bei Glory Life muss man hart schuften, nein Quatsch. Aber ich bringe all die Leistung und sie als Teil unserer Einheit hat freien Zugang dazu. Weißt du, wenn das in der irdischen Ehe schon so ist, dass Materie überreicht wird, übergeben wird, wenn Mann und Frau eins werden, wie viel mehr seine Substanz, wie viel mehr das, was er hat, bringt er in diese geistliche Ehe mit rein? Weißt du, sein Frieden, seine Liebe, seine Ressourcen, seine Fähigkeiten, seine Freude, sein Leben, seine Fähigkeiten, Freiheit, wie wir vorhin gehört haben von Pastorin Irina und Astrid. Das bringt er alles in diese Ehe hinein und wir lehnen uns, wie es so schön heißt, wie Johannes an die Brust von Jesus, gehen an diesen Ort der Einheit, gehen an diesen Ort des Versunkenseins, sterben unser Leben. Und fang jetzt an, sein Leben zu genießen und zu leben. Ich meine, das ist das, was ich im Hohelied liebe. Weißt du, da heißt es im Hohelied, weißt du, die Braut wird von ihrem Liebhaber getragen, heißt es an der einen Stelle, richtig? Weißt du, dieser Schlaf der Braut symbolisiert unseren Tod. Wir sind gestorben, unser altes Leben ist gestorben, wie wir gehört haben. Jetzt sind wir eins mit ihm. Jetzt sind wir es nicht mehr wir, die lieben, sondern wir sind vereint mit ihm, verwoben mit ihm, wie es Astrid gesagt hat, Psalm 136, er hat seine Hand auf uns gelegt, er hat uns umgeben von vorn und von hinten. Wir können uns wie David die Frage stellen, wo könnten wir uns verbergen vor dir? Nirgendwo. Nirgendwo, weil er ist überall. Vielleicht warst du als Kind so ein bisschen ängstlich und hast gedacht, da ist ein Monster unter meinem Bett. Lass mich dir eins sagen, es war seine Gegenwart, die da war. Und sie war fremd für dich und du hast es mit etwas Komischem assoziiert, aber er war da. Er ist da, seine Liebe ist überall. Jeden Schritt, den du machst, gehst du tiefer in seine Gegenwart hinein. Er ist überall, er nimmt den ganzen Raum ein. Amen. Er ist überall. Er füllt die ganze Erde, heißt es in Jesaja 6, mit seiner Herrlichkeit. Und wir sind mitten hineingepflanzt worden in die Substanz. Mitten hinein in seine Gegenwart. Weißt du, Mose wollte ja das Angesicht Gottes sehen, richtig? Habe ich mir irgendwann gedacht, weißt du, und es wird ja so dominant gepredigt, er hat Gottes Angesicht nicht gesehen, richtig? Stimmt nicht. Ein paar tausend Jahre später ist Jesus auf diesem Berg der Verklärung. Gott, zeig mir dein Angesicht. Gott wollte sein Angesicht nicht in Zusammenhang bringen mit einer Trennung von ihm. Du darfst mein Angesicht nicht sehen, weil das ist Trennung, als er da vorüberzog an ihm. Und an diesem Berg der Verklärung erscheint auf einmal Mose und er schaut das Angesicht Gottes, Jesus. Und der Vater sagt, hey, das ist mein Sohn, ihn hört. Hört, was er zu sagen hat. Hört diesen neuen Bund, den er einläutet. Hört all diese geistigen Geheimnisse, die von Grundlegung der Welt an verborgen waren, jetzt aber offenbart geworden sind. Hört diese Botschaft. Und der Vater wollte sein Gesicht mit diesem neuen Bund, mit dieser Einheit, die wir mit ihm haben, in Zusammenhang gebracht wird. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Du bist angekommen an dem Ort, wo dein Herz sich von jeher danach gesehnt hat. Du bist mittendrin. Es gibt keine Trennung mehr, keine Distanz mehr. Er bringt alles mit in diese Beziehung, in diese Einheit, was er hat. Alles. Alles mit hineingebracht. Alles mit hineingebracht. Alles mit hineingebracht. Deswegen können wir uns freuen in jeder Situation. Weil egal wie unsere Umstände aussehen, er ist da. Egal wie unsere Ehe aussieht, er ist da. Egal wie unsere Konflikte aussehen, er ist da. Egal wie unsere Finanzen aussehen, ist egal. Er ist da und er ist alles, was wir benötigen und brauchen. Er ist alles, was wir brauchen. Und er ist sowas von da. Gott kommt nicht in Portionen. Gott kam als Person, als ganze Person. Und hat alles mitgebracht, was der Himmel hat. Das ist das, was wir genießen dürfen. Das ist das, was wir leben dürfen. Das ist die Schönheit des neuen Bundes, in der wir stehen. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Ich habe gute Neuigkeiten. Nach der Brandblase. Who's next? Ja, ich danke dir, Utan, dass du mich wieder an die Brandblase erinnert hast. Jetzt hatte ich sie gerade weg aus meinem Kopf. Jetzt war ich gerade so ein paar Ebenen höher, ne, und dann kommst du wieder mit der Brandblase. Ja, aber es ist wahr. Ne? Ich meine, wir haben alles bekommen. In ihm sind wir und er ist in uns und durch ihn leben wir. Und das ist letztendlich auch den Ansporn, den wir ja haben sollten. Hudan hat es gesagt mit seiner Frau, ja, sie hat freien Zugang zu den Ressourcen letztendlich. Und sie wäre doof, wenn sie es nicht nutzen würde. Ja? Also wäre ja blöd, ja. Ab und zu sind wir noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, dürfen wir noch ein bisschen angetrieben werden, die Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt werden und wurden, die auch zu nutzen. Ja, wir tun manchmal so, als hätten wir diese Ressourcen gar nicht so. Wir tun manchmal so, als hätten wir diese Kreditkarte gar nicht so vom Himmel. Aber du hast freien Zugang. Du bist ein Himmelsbürger. Du bist da einfach reinversetzt, ja. Und der Himmel steht hinter dir. Und das vergessen wir im Alltag ab und an mal. Aber es ist einfach so. Es ist so. Alle Ressourcen, die der Himmel zur Verfügung hat, stehen dir zur Verfügung. Und es ist mächtig, ja, weil Gott da dahinter steht und es geht einfach nicht mehr als Gott. Das Einzige, was wir tun dürfen, ist zu sagen, Herr, hier bin ich, gebrauch mich, ich nehme alles, was du mir geschenkt hast und ich benutze es auch. Und da habe ich ab und zu den Eindruck, das tun wir noch zu wenig, ja, das tun wir noch zu wenig. Ab und an kommt unser eigenes noch rein, ja, wir tun irgendwas ganz was anderes, was Gott eigentlich will, weil wir vielleicht gerade nicht im Flow sind, ja, und dann benutzen wir auch nicht das, was wir haben. Da kommt mir gerade noch, passt mal auf. Habt ihr schon mal Pantomime gesehen, wie man so einen Christen darstellt? Also am besten, kam mir vorher so, ne? Ich ziehe auch meine Schuhe aus, sonst kriege ich Ärger von Wolfgang. Ja? Also so ein Christ, ja, ist eigentlich, habe ich so vorher so ein Pantomime gesehen, ist eigentlich ganz cool. Ne? So ein Christ ist eigentlich das hier und dann das hier. Derjenige, wo in der Welt lebt, ja, und ohne Christus ist eigentlich das hier und dann irgendwann, ich sag mal, ich muss mich eigentlich hinlegen, das hier, ja. Pantomimisch dargestellt. Ich erkläre es euch, was ich damit meine, ja. Weil vielleicht pantomimisch kam es nicht so ganz rüber. Ich ziehe meine Schuhe wieder an, ja. Letztendlich, Christ heißt, ich gebe mich selber auf. Ich gebe alles, was ich habe, alles, was ich bin, gebe ich auf und sag, Herr, hier bin ich. Und in dem Moment, wo ich alles aufgebe, in dem Moment, wo ich alles hinlege, macht der Herr eins, er erhöht mich. Derjenige in der Welt ist, der erhöht sich selber, ist irgendwo ganz oben. Und ich verspreche es euch und ich gebe es euch schriftlich. Am Schluss ist er ganz unten, wenn er Jesus nicht hat. Er fällt. Er fällt ganz, ganz, ganz tief. Deswegen kam ja so, Christ als Pantomime, vielleicht könnt ihr es euch merken jetzt, ja. Wenn du dich ganz aufgibst und egal, was für Bereiche, ja, in jedem Bereich, das zählt für jeden Bereich unseres Lebens, gib es auf, gib dein eigenes auf, gib es ihm, ja, und du wirst sehen, wie Jesus jeden Bereich in deinem Leben erhöhen wird. Er wird dich einfach hochtragen. Das ist letztendlich, kannst du sagen, ein geistliches Gesetz. Du gibst es auf und er erhöht's. Und letztendlich ist es auch biblisch, ja, kann man auch biblisch begründen, weil das, was du aufgibst, das Weltliche, was von dieser Welt ist, ja, das kannst du nicht gebrauchen, ja, das führt zu nichts Gutem. Also, du gibst es her und das, letztendlich das, was der Himmel hat, damit wirst du gefüllt und damit steigst du hoch. Hoch erhoben, ja. Und da ist letztendlich auch, wo Jesus uns haben möchte. Er möchte nicht, dass du da unten irgendwo bleibst oder fällst oder irgendwas. Er ist für dich gestorben, damit du hoch erhoben bist. Er hat seine Herrlichkeit aufgegeben, damit du diese Herrlichkeit haben kannst, ja. Er hat dein schlechtes Leben getragen, ja, das alte Leben getragen, ja, hat er getragen, damit du seine Herrlichkeit leben kannst. Und das möchte ich einfach als heute Abend nochmal so richtig als Ermutigung mitgeben, bei allem, was wir gehört haben. Gib wirklich, wenn du noch Sachen hast, ja, heute Abend, die, wo du weißt, ja, da ist noch irgendwie was, ja, gib's auf, auch am Livestream, ja, leg's ihm hin und du wirst sehen, wie dieser Bereich deines Lebens erhöht ist. Und wenn du alles hingegeben hast und alles aufgegeben hast und vor ihn hingekniet bist, dann wirst du sehen, wie du von Sieg zu Sieg, von Erfolg zu Erfolg gehen wirst. Es ist nicht anders möglich, weil es schreibt sein Wort. Du gehst von Sieg zu Sieg, von Erfolg zu Erfolg. Ja? Egal, was dir bevorsteht, du gehst als Sieger aus dieser Situation heraus. Und das ist ein geistliches Gesetz. Ja, und deswegen, lasst uns darauf wirklich, wirklich stehen. Und ich habe jetzt einfach so den Eindruck, noch zum Schluss, wenn ich noch eine Minute habe, lasst uns einfach nochmal aufstehen und uns bewusst wirklich nochmal alles hinlegen, was vielleicht, ja, wo du sagst, hey, da habe ich mein eigenes Ding gedreht, da habe ich meine eigenen Sachen gemacht, ja, da habe ich vielleicht nicht auf den Heiligen Geist gehört, ja, da habe ich kein Teamplay gemacht mit dem Heiligen Geist, ja. Überlegst dir ganz, ganz kurz, auch du am Livestream, überleg dir mal ganz, ganz kurz, ja, lass den Heiligen Geist kurz wirken, wo er sagt, hey, da war vielleicht noch kein Teamplay. Ich möchte uns heute wirklich, wir hatten das Thema neue Zeit ganz am Anfang, ja, und Gott möchte uns hoch erheben. Er möchte dich hoch erheben. Er möchte, dass du glücklich bist, ja. Halleluja, Herr, ich danke dir, Herr. Wir legen dir jetzt alles nochmal hin, jeden Bereich unseres Lebens, da wo wir ohne dich gegangen sind, Heiliger Geist. Wir bitten jetzt um Vergebung, Herr, und wir danken dir, Herr, dass du jetzt volle Kontrolle übernimmst. Ja, wir legen dir unsere Finanzen hin, wir legen dir, alles letztendlich legen wir hin, unsere Beziehungen, unseren Körper, alles, unsere Zukunft, mit allem kommen wir zu dir und legen es dir hin. Und Herr, wir danken dir, dass du jetzt übernimmst jeden Bereich unseres Lebens. Ich danke dir bei jedem Einzelnen, Herr, dass da jetzt, wo es noch nicht hochgegangen ist, dass da jetzt Durchbruch da ist, dass ein neuer Durchbruch da ist, ja, dass da wirklich du durchfließt, Herr, dass du es übernimmst, dass du das Ruder von unserem Leben übernimmst. Danke, Herr, auch am Livestream. Danke, Herr. Halleluja. Amen. Preist den Herrn, also das ist wirklich eine Hammer-Einheit hier, weil genau da wollte ich am Ende rauskommen, wo du jetzt warst. Genau das hatte ich auf dem Herzen. Also, das ist interessant. Aber ich ergänze nur noch eine Bibelstelle. Ich muss nicht mehr viel sagen. Der Christian hat den Schlusspunkt schon gemacht. Galater 5, Vers 25 hatte ich auf dem Herzen. Und das ist tatsächlich, passt zu all dem, was heute Abend gepredigt worden ist. Das heißt, Galater 5, 25 heißt es, wenn wir nun durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Ja. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Was heißt es? Es heißt ganz schlicht und einfach, in dem Moment, wo du von Neuem geboren bist, wir haben es ja in der Glory Life Schule jetzt in letzter Zeit immer davon, in dem Moment, wo du von Neuem geboren bist, hast du das Leben Gottes in dir. Du lebst durch den Geist, du bist durch den Geist von Neuem geboren. Das ist dein Zustand, du lebst durch den Geist. Paulus aber sagt, wenn wir durch den Geist leben, so lass uns auch durch den Geist wandeln. Also gibt es offensichtlich nochmal was drüber hinaus, beziehungsweise nicht drüber hinaus, aber etwas, was die Sache nochmal mehr ins Leben bringt. Durch den Geist leben ist zunächst mal eine positionelle Sache in dieser Aussage. Du lebst durch den Geist, du bist neu durch den Geist, aber genauso wie es so ist, du lebst biologisch, ja, du lebst biologisch, das ist ein biologisches Leben in deinem Körper, aber du kannst auch schlafen. Du lebst trotzdem, aber du schläfst. Ja, du bist nicht aktiv, wenn du schläfst. Ja. Meistens jedenfalls. Manche vielleicht schon, ja, je nachdem. Keine Ahnung. Ja. Aber dein biologisches Leben kann schlafen. Du hast es, aber es kann schlafen. Und genauso kann dein geistliches Leben zwar da sein, aber es kann schlafen. Und Paulus sagt, ja, es ist nicht ausreichend, dass wir das Leben haben, sondern es soll auch sichtbar werden. Das heißt, wir sollen darin wandeln. Es soll zu unserem täglichen Brot werden. Wir sollen dauerhaft in dieser Dimension unterwegs sein. Ja? Dann kommt diese Realität des Lebens ins Leben sozusagen. Ja, dann ist genauso, wie gesagt, dein biologisches Leben muss sich ausleben. Ja, jemand, der joggt, das siehst du, der lebt. Ja, jemand, der, keine Ahnung, irgendwas arbeitet, das siehst du, der lebt. Einer, der, was auch immer du dir vorstellen kannst, der ist, der lebt. Ja, der macht einfach irgendwas mit seinem Leben. Das Leben ist aktiv. Jemand, der schläft, da bist du nicht immer sicher, ob er lebt. Je nachdem. Ja, manchmal musst du halt ein bisschen vielleicht ein Blatt Papier vor die Nase halten oder du musst ihn mal zwicken oder so, dann merkst du es, ob er noch lebt. Je nachdem. Und genauso ist es Christsein. Christsein ist eine Realität, aber sie kann mehr oder weniger lebendig sein in unserem Leben. Und ich habe mir so überlegt, was sind so Schlüssel, um eben nicht nur durch den Geist zu leben, sondern auch durch den Geist zu wandeln. Und da gibt es natürlich verschiedene Dinge. Ja? Zum Beispiel solche Dinge wie, okay, ich nehme Autorität über meine Gefühle zum Beispiel, damit ich nach dem Geist lebe. Ja? Also nicht nach meinen natürlichen Gefühlen, nicht nach dem Fleisch sozusagen, ja, dein Fleisch kreuzigen, ja, Autorität nehmen über dämonische Geister, die versuchen, gegen dich zu kommen, ja, Ablenkungen von deinem geistlichen Leben entfernen. Am Sonntag, das war auch ein Schlüssel, den ich gepredigt habe, am versteckten Ort des Höchsten zu Hause sein, bringt dein geistliches Leben in Lebendigkeit. Ja? Das ist sozusagen wie eine Spritze für dein geistliches Leben. Deine Zeit am versteckten Ort des Höchsten ist wie eine Lebensspritze. Ja? Also wenn du davor geschlafen hast, ist es ungefähr so, wie wenn eben einer im Biologischen schon vielleicht ein bisschen ja, so Richtung Scheintod geht und dann kriegt er plötzlich eine Spritze vom Arzt und dann bumm, so wie bei Sportlern ist ja manchmal so, wenn die nicht mehr können, dann kriegen sie eine Spritze vom Arzt reingehauen und dann sausen sie wieder und schießen noch ein Tor. Ja? Das ist natürlich auf die Dauer nicht unbedingt gesund, diese Behandlungsweise, aber bei Gott hat es keine Nebenwirkungen. Also dieses Sitzen am versteckten Ort gibt deinem geistlichen Leben eine Spritze sozusagen, ja, immer wieder neu. Und dann gibt es noch einen Schlüssel und den hatte ich auf dem Herzen. Irgendwie hat Gott da heute zu mir gesprochen und das ist im Grunde genommen das, was der Christian gesagt hat, nämlich ein Schlüssel, um dein Wandel im Geist mehr und mehr in Existenz zu bringen, besteht darin, Gott all das, was deine eigenen Vorstellungen, deine eigenen Wünsche, deine eigenen Ideen, dein Ego, dein eigenes Leben ist, hinzulegen, ja. Hinzugeben. Mit anderen Worten, das, was bei dir vielleicht in deinem Herzen im Moment gerade so auf dem Thron sitzt, was dir ganz, ganz, ganz wichtig ist, ihm das niederzulegen. Wenn du das tust, dann sagt Philipper 2,13, dann kann er in dir das Wollen und das Vollbringen bewirken zu seinem Wohlgefallen. Das heißt, das geistliche Leben kommt hervor, das göttliche Leben kommt hervor, wenn du dein Eigenleben ablegst. Und da geht es eben nicht nur um die negativen Dinge, ja, da ist es sowieso klar, dass man die ablegen, die wollen wir ja ablegen. Ja. Aber es geht auch um die positiven Dinge, halt einfach das, was uns so wichtig ist im Moment, warum auch immer, wo wir denken, darauf können wir nicht verzichten, das geht gar nicht, ohne das, nein, so kann ich nicht leben. Weißt du, immer wenn du an so einen Punkt kommst, die Gnade Gottes ist ja die, dass er uns nicht immer alle diese Punkte alle gleichzeitig zeigt. Halleluja. Sondern er lässt uns wachsen im Geist, er lässt uns wachsen in diesem geistlichen Leben und dann kommt irgendwie so ein Punkt und dann merken wir, oh, irgendwie stehen wir an. Also so nach dem Motto, wir merken irgendwie, warum geht es da nicht weiter oder was ist da, was hindert mich da, warum gehe ich da immer hoch an der Stelle oder warum werde ich da noch getriggert oder was ist der Punkt? Und oft ist im Hintergrund einfach dieser Punkt, dass wir einen Teil unseres Lebens noch nicht wirklich Gott wirklich hingelegt haben. Noch nie wirklich ihm gesagt haben, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ja? Und es ist interessant, das ist mir jetzt aufgefallen heute Morgen, wenn du Philipper 2 liest, ja, Philipper 2,13 steht ja diese Stelle, die ich gerade zitiert habe, er bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Das heißt, er bewirkt seinen Willen in uns, das göttliche Leben, das beste Leben, wie Christian gesagt hat, was das stärkste Leben ist, das siegreiche Leben und so weiter. Wir kommen ja nicht zu kurz bei Gott, preist den Herrn. Am Ende sind wir umso stärker. Er bewirkt es in uns. Bevor Paulus es sagt, die Verse davor, Philipper 2, Vers 5 bis 11 insbesondere, was sagt er da? Da sagt er, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der nämlich in Gestalt Gottes war, also mächtig, gewaltig, oh, Halleluja, einfach am höchsten Ort war, aber er hat es nicht für einen Raub gehalten. Das ist jetzt die Elberfeld-Übersetzung. Mit anderen Worten, er ist nicht drauf sitzen geblieben. Er hat nicht drauf bestanden, das zu sein, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich selbst zu nichts. Sein Ego machte er zu nichts. Er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Du musst jetzt nicht mehr ans Kreuz gehen, aber manchmal geht es um den Gehorsam bis zum Tod deiner eigenen Vorstellung, deines eigenen Egos, deines eigenen, wie stehe ich da, deines Rechthabens, deines Gutdastehens, deines Rufes, was auch immer es ist, was dir halt wichtig ist. Manchmal auch irgend so ganz praktische Sachen, was weiß ich, ja, ich brauche einfach, keine Ahnung, jedes Jahr 6 Wochen Urlaub oder so an der Côte d'Azur oder was auch immer. Ja, und okay, ich habe jetzt so ein extremes Beispiel gebracht, dass sich so keiner sich angesprochen fühlt, aber ja, aber wir leben in einer Gesellschaft insgesamt, wo Anspruchsdenken sehr hoch ist. Ja. Jeder denkt, er hat einen Anspruch auf dieses, einen Anspruch auf jenes, ja. Hier einen Anspruch, da einen Anspruch. Und unser Vorbild aber ist Jesus, er sagt dieselbe Gesinnung, die er hatte. Und was war das? Er hat jeglichen Anspruch aufgegeben. Jeglichen, bis zum vollkommenen Tod. Tod am Kreuz ist todsicher. Ja. Das überlebst du nicht. Und dann sagt der Vers 9, darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, irdischen, unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Mit anderen Worten, er wird dich erhöhen, wenn du bereit bist, immer wieder neu diesen Schritt zu gehen, dich zu erniedrigen, beziehungsweise dein Ego zu erniedrigen, ihm die Dinge hinzulegen, wo er vielleicht ganz sanft, weißt du, Gott ist ja nicht so brachial die meiste Zeit, sondern er klopft so ganz sanft an und sagt, ja, wir hatten es ja davon, Bürsten und so weiter, ja, ich will jetzt nicht mehr auf das Thema kommen. Ich wollte jetzt Christian nicht nochmal an die Brandblase erinnern, aber jetzt habe ich es doch getan. Ja. Aber manchmal, die meiste Zeit, klopft er einfach ganz sanft an und sagt, hey, willst du mir nicht diesen Bereich geben? Ist es nicht vielleicht doch noch ein kleiner verborgener Götze in deiner Seele an dem Punkt? Du hast es bisher gar nicht realisiert, es war vielleicht auch bisher gar nicht wichtig, das hat bisher gar keine Probleme gemacht, Gott hat es toleriert, es war irgendwie da, das war latent da, und plötzlich sagt Gott, hey, willst du mir das nicht auch noch geben? Willst du es nicht auch noch loslassen? Willst du diese Vorstellung nicht auch noch loslassen? Diesen Plan, den du schon in deiner Jugend gemacht hast, wie dein Leben aussehen soll und so weiter. Willst du mir das nicht vielleicht auch noch geben? Manche kriegen schon Angst, oh, was könnte Gott von mir wollen? Denk an das, was der Christian gesagt hat. Am Ende bist du umso mehr gesegnet. Am Ende kriegst du etwas, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das ist so viel herrlicher als alles, was du jemals verlieren kannst. Weißt du, Gott kann man im Geben nicht übertreffen. Wenn du sagst, wow, ich habe Gott wirklich viel gegeben in meinem Leben, dann sagt Gott, und ich habe dir noch so viel mehr gegeben. Und ich gebe dir noch so viel mehr. Vielleicht sagst du, ja, ich habe Gott alles gegeben. Weißt du, wenn du alles kriegst, was Gott hat, dann hast du definitiv mehr, als du hattest, als du alles von dir hattest. Amen. Das heißt, du kannst es dir leisten, Gott alles hinzugeben. Und ich glaube, hier liegt ein Schlüssel immer wieder, um in unserem Wandel im Geist zu wachsen, ist tatsächlich immer wieder dieser Punkt, Ja zu sagen. Wenn der Heilige Geist uns dahin führt, weißt du, es geht nicht darum, dass du irgendwie prophylaktisch irgendein Gebet plapperst, wo du sagst, okay, Herr, ich gebe dir das hin, meine Familie, mein und du weißt eigentlich gar nicht, was es bedeutet, sondern es geht darum, bereit zu sein, wenn der Heilige Geist an etwas ran will. Das sind die Punkte, die nicht immer so ganz angenehm sind. Da brauchen wir dann vielleicht auch mal ein bisschen der Narkose oder so, ja, wie wir es hatten. Da brauchen wir dann vielleicht so ein kleines Narkotikum mal zwischendurch, weil es dann nicht immer nur angenehm ist. Ja. Aber du merkst, ah ja, genau, Das steckt dahinter, da steht was animiert. Deswegen ist da in meiner Seele gerade dieses Problem, weil das habe ich Gott noch gar nicht hingegeben. Und du realisierst es und dann denkst du an das, was wir jetzt heute Abend hier gehört haben und denkst dran, wow, Gott wird mir so, so viel mehr geben, wenn ich einfach bereit bin, ihm das hinzugeben, auch wenn ich es nicht sehe, wie das aussehen könnte. Auch wenn ich vielleicht im ersten Moment denke, wow, ich verliere das, ich verliere was, ohne das kann ich gar nicht leben, ich weiß gar nicht, wie es gehen soll. Aber du verlierst es im Glauben, dass Gott dir was viel, viel, viel, viel Besseres gibt. Halleluja. Also, lass uns bereit sein, unser Leben Gott hinzugeben, unser Ego, unser Ich, unsere eigenen Wünsche, Vorstellungen, immer wieder neu. Das ist immer mal wieder neu. Ja? Halleluja. Lass uns einfach bereit sein. Mehr muss ich nicht sagen, weil das Gebet hat der Christian schon gebetet. Halleluja. Das war nur nochmal die Ergänzung. Aber wie von euch sind bereit? Komm, lass uns vielleicht doch nochmal ein Gebet sprechen. Nein, du musst nicht aufstehen, musst nicht aufstehen. Alles gut. Sag einfach nur, Herr, ich bin bereit. Wann immer du zu mir sprichst, ich gebe dir hin, was du von mir willst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, danke Jesus. Und weißt du, der Heilige Geist wird dich an dieses Gebet erinnern. Das ist das Entscheidende. Halleluja. Praise the Lord.